Der Hahn mit dem roten Kamm. Der Tag kommt mit dem Morgen und er kündigt ihn nur an. Der Hahn.